1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute sind wir ausschließlich hier im Radio bei 1 Live zu hören. Schön, dass ihr da seid. Wir haben wieder eine freie Themennacht und das heißt, ihr könnt mit mir reden, plaudern, diskutieren, über was ihr wollt. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050, E-Mail-Adresse domian@wdr.de und die Faxnummer 0800 220 5050. 51. Stefanie ist die Erste. Guten Morgen, 21 Jahre. Hallöchen. Jo. Ja, mein Thema ist meine Beziehung. Ach was, deine Beziehung. Genau. Was ist denn da los? Und zwar, ich bin seit 4 Jahren mit jemandem zusammen und ich lebe auch mit demjenigen zusammen und seit 3 Monaten habe ich, ja, eigentlich einen Geliebten, kann man so nennen. Seit 3 Monaten? Warum? Das ist die Frage, warum eigentlich? Wäre schön, wenn ich mir die selber beantworten könnte. Ja. Ich weiß es eigentlich nicht genau. Wollen wir es mal gemeinsam versuchen rauszukriegen? Ja. Das ist ein richtiger Geliebter oder ist das nur so eine Sexnummer? Also es ist schon so, dass wir nicht nur miteinander ins Bett steigen, sondern es ist schon so, dass wir auch was miteinander unternehmen und auch gut miteinander klarkommen und reden können und alles. Bist du verliebt? Nein. Nein. Nein, das nicht. Also es ist so ein angenehmes Freizeitvergnügen mit ihm. Ja. Ohne Schmetterlinge. Nee, das auch nicht unbedingt. Ja, ja, ich sag, also ein Freizeitvergnügen ohne Schmetterlinge im Bauch. Genau. So, ne? Mhm. Wie oft seht ihr euch? So 2-3 Mal die Woche. Das ist aber schon recht viel. Ja. Wie kaschierst du das deinem Freund gegenüber? Da musst du ja viel lügen. Es ist so, also ich hab... Ich bin ziemlich gut in Sachen so wie Ausreden. So Ausreden kann ich ziemlich gut. Und derjenige wohnt auch nicht in der Stadt, wo ich wohne, sondern er wohnt auch ein paar Kilometer weiter weg. Und ich habe auch einen ziemlich großen Freundeskreis. Und dann sage ich eben, ich fahre zu einer Freundin. Aber es sind immer 3 geballte Lügen in der Woche. Ja, so, und das ist auch schlimm, weil ich fühle mich auch ehrlich gesagt nicht wohl in meiner Haut. Ist es der Sex, der dich dahin treibt? Es ist schon so, dass dieser andere Mensch, er ist halt ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener und er gibt mir schon ein bisschen was anderes als mein Freund. Ja, wie alt ist er? 31. 31, mhm. Heißt das, dass es irgendwie langweilig ist mit deinem Freund oder dass es sich so ausgelutscht hat irgendwie? Ja, also irgendwie, also es ist schon, beim Sex ist es nicht mehr so, wie es mal gewesen ist. Mhm. Routine jetzt. Ja, und das Schlimme ist einfach auch, dass irgendwie von uns beiden auch nicht das Interesse da zu sein scheint, dass wir irgendwie was daran ändern. Mhm. Wie oft schlaft ihr denn noch miteinander? Weiß nicht, alle 2 Wochen einmal. Und das ist dann wirklich Routine um 0815 oder was? Also er würde schon lieber mehr und er würde, denke ich mir mal, auch gerne noch was anderes ausprobieren. Aber bei mir ist einfach das Interesse weg. Also ich habe dann auch, wenn er mich schon erinnert, wenn er mich umarmt oder anfasst, habe ich schon das Gefühl, er will sowieso nur das eine, mhm, und habe dann von vornherein sowieso schon keine Lust mehr. Also ich habe auch diese Lust nicht mehr auf ihn. Wenn du denn dann doch mit ihm schläfst, was ja alle 2 Wochen vorkommt, wie du sagst, hast du da einen Orgasmus bei? Ja. Das schon? Ja. Also so eine gewisse Lust ist dann doch noch da, wenn du dich darauf eingelassen hast. Ja, aber ich bin halt doch so ein Mensch, also wenn ich jetzt mit ihm schlafe, dass ich mich dann halt auch irgendwie ziemlich doll darauf fixieren muss, dass ich dann auch komme, weil, also einfach so richtig gehen lassen kann ich mich dann auch nicht. Ah, ja. Ich denke dann meistens dann schon an irgendwie was anderes, um überhaupt meinen Spaß dabei zu haben. An was anderes? An den anderen Typ? Nee, das nicht. Sondern? So an Fantasien, die ich halt gerne mal ausleben würde. Zum Beispiel? Zum Beispiel Sex im Freien wäre mal was Schönes. Ja. Das wäre zum Beispiel mal was Schönes. Ja. Aber selbst wenn jetzt dein Freund sagen würde, komm, Stefanie, wir machen mal Sex im Freien, ganz verwegen, hättest du auch keine Lust drauf. Nee. Nee, du hättest lieber Sex im Freien mit deinem neuen Lover. Ja, oder mit einem anderen. Oder mit noch einem anderen. Mhm. Ja. Wie ist denn sonst so die Beziehung? Ihr wohnt 4 Jahre oder ihr seid 4 Jahre zusammen, wohnt miteinander. Wie kommt ihr denn so miteinander aus? In letzter Zeit kommen wir nicht mehr so gut miteinander klar. Wir streiten uns ziemlich viel. Meistens, muss auch ehrlich zugeben, bin ich auch diejenige, weil ich bei den kleinsten Kleinigkeiten wirklich schon an der Decke gehe. Mhm. Und Ja, jetzt momentan haben wir halt auch noch zusätzlich ein paar Probleme gekriegt. Ich habe meinen Job verloren, habe jetzt auch finanziell ein paar Probleme und irgendwie meinen ganzen Frust lasse ich irgendwie an ihn aus, weil ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich mit mir selber auch irgendwie unzufrieden bin. Ihr habt keine Kinder? Wir haben keine Kinder. Keine Kinder. Kann das sein, dass die Liebe erloschen ist? Das kann schon sein, aber ich habe das Gefühl, ich will es mir nicht eingestehen. Das Gefühl habe ich auch. Aufgrund der paar Minuten, die wir jetzt reden. Ja. Das Gefühl habe ich auch. Und das ist natürlich auch immer schwierig. Wenn man 4 Jahre zusammen war, in eurem Alter, ist das eine super lange Zeit. Ja, zum einen, wo auch mein erster Freund ja, war. Genau. Das war meine erste Liebe. Wir haben mit ihm habe ich mein erstes Mal gehabt und er auch mit mir. Und wir haben auch schöne Zeiten gehabt. Und irgendwie hänge ich immer noch an der Vergangenheit ist klar. Und kann irgendwie nicht loslassen. Und dann gesteht man sich so etwas auch natürlich nicht ein, weil man auch Angst hat vor dem neuen Leben, was eventuell auf einen zukommt. Genau. Ja, alles, an das man sich so gewöhnt hat, was einem lieb ist, lieb geworden ist, ist dann unter Umständen weg. Aber Signale sind da ja genug bei dir. Du hast einen anderen Freund, du hast keinen... Also was heißt anderen Freund? Du hast eine andere Affäre, so kann man sagen. Du hast keinen richtigen Bock mehr auf Sex mit deinem Freund. Selbst wenn er noch Anstalten unternehmen würde, was Neues zu machen, hast du keine Lust mitzuziehen. Das Schlimme ist ja auch, dass die gleiche Situation vor einem Jahr schon mal gewesen ist. Und damals habe ich den Mut gehabt und habe mich von ihm getrennt. Habe es dann aber ziemlich schnell bereut, weil mit dem anderen, das war dann, eigentlich ein Griff ins Klo, wenn ich es mal so sagen darf. Also er hat mich ziemlich schlecht behandelt und ich habe in der Zeit dann gemerkt, dass ich meinen Freund doch wieder vermisse und habe dann auch alles versucht, um ihn wieder zurückzubekommen. Das ist mir auch gelungen, wir sind wieder zusammengezogen. Hättest du es auch gemacht? Hättest du es auch gemacht, wenn die neue Beziehung besser gelaufen wäre? Ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Da hast du den Griff ins Klo gemacht, sagst du? Und da war natürlich der bequemere Weg und der angenehmere Weg, wieder zurückzugehen, weil man es da dann doch noch angenehmer und schöner hat als ganz alleine. Genau. Ne? Also ich glaube, dass deine Beziehung nicht in Ordnung ist, Stefanie. Das Problem ist nur, ich bin irgendwie im Moment total von ihm abhängig. Das ist eigentlich das Schlimmste für mich. Inwiefern? Finanziell bin ich von ihm abhängig. Warum? Weil ich habe, wie gesagt, meinen Job verloren. Gesagt, mein Arbeitgeber zahlt mir jetzt seit 2 Monaten kein Geld mehr. Ich habe noch einige Schulden, die ich noch abzahlen muss und mein Freund, der arbeitet im Moment noch und mit ihm gemeinsam kann ich die Wohnung auch halten und kann auch, sag ich mal, jetzt die anfallenden Rechnungen, was jetzt im Monat so anfällt, das kann ich ja nun alles auch bezahlen. Stefanie. Wenn ich jetzt alleine leben würde, wüsste ich überhaupt nicht, wie ich finanziell klarkommen würde. Lass uns da gar nicht jetzt im Detail drüber reden. Das ist nicht das Thema. Da sage ich ganz einfach, das musst du dann irgendwie regeln. Ich kann dir und will dir auch gar nicht jetzt sagen, wie, aber das musst du dann irgendwie regeln. Das darf nicht der Grund sein, weswegen du mit deinem Freund zusammenbleibst und ihn auch noch so permanent belügst, wie du es jetzt tust. Ja. Nur in Anführungszeichen, weil du in großen materiellen Problemen da hängst. Das muss irgendwie regelbar sein und das wird auch irgendwie regelbar sein. Und du musst natürlich Opfer bringen vielleicht auch. Ja, das musst du. Ich habe diese tierische Angst davor, mit ihm zu reden, weil ich weiß, wie er reagiert hat, wo es das erste Mal gewesen ist. Ich weiß, dass er unheimlich geweint hat und mich angefleht hat, ich soll doch da bleiben und ja, aber ich weiß, jetzt, dass ich ihm damit wehtun würde. Natürlich, aber du natürlich tust du ihm weh. Aber jetzt tust du ihm letztendlich auch Schlechtes an, weil du ihn belügst und betrügst und in Gedanken und im Herzen immer weiter wegdriftest von ihm. Da musst du einfach jetzt durch. Das ist so eine Lebenssituation, wo man sagt, die ist beschissen irgendwie. Da muss man die Zähne zusammenbeißen und Augen zu und durch. In der Hoffnung, dass man in einem Jahr oder weiß ich, wie lange das dauert, wieder besseren Boden unter den Füßen hat. Gibt es gar keine goldene Lösung für. Also würdest du mir auch raten, dass ich mich trennen soll? Ja, ich würde es ihm sagen, wie die Situation jetzt ist. Und allein durch die Offenheit wird sich vielleicht schon ganz neu was ergeben, was dann zur Trennung führt. Meinst du auch, dass ich ihm sagen soll, dass es wegen einem anderen ist? Weil da bin ich mich echt am Überlegen, ob ich ihm das überhaupt sagen soll. Weil ich weiß, dass ich ihm damals sehr wehgetan habe damit, weil es wegen einem anderen gewesen ist. Nun weiß ich nicht, ob ich ihm das sagen soll. Ja, was heißt, du hast ihm sehr wehgetan. Ja, das ist halt in Liebessachen so. Da tut einer dem anderen immer wieder mal weh. Ich würde das schon sagen, dass die Situation im Moment so ist, dass du seit 3 Monaten eine Affäre hast. Und dass du zwar nicht in den verliebt bist, aber irgendwie schon sehr gerne mit ihm zusammen bist, ne? So ist es ja. Ja. Klar tust du ihm weh, aber es geht ja nicht anders. Das ist ja das Übel in Thema Liebe, dass man immer Schmerzen auch verursacht, wenn die große Zeit vorbei ist. Na gut. Stefanie. Okay. Alles Gute. Ich bedanke mich, Domian. Tschüss. Gut, tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr gerne mit mir auch reden wollt, Telefonnummer 0800 220 5050, kostenfrei. Und wir können uns dann hier live in der Nacht im Radio bei uns live unterhalten. Heute ist nicht, dass wir der Fernseher dabei, morgen wieder. Und jetzt habe ich in der Leitung den Heinrich. Und Heinrich ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Domian. Ja. Hier ist Dirk. Und zwar habe ich Albträume nachts. Was hast du da? Du, hier ist Dirk? Ja, Dirk Heinrich. Ach, Dirk Heinrich. Wie, ja, soll ich, genau. Wie soll ich sagen? Dirk oder Heinrich? Dirk. Dirk. Ja, auf jeden Fall habe ich nachts Albträume, weil vor ungefähr anderthalb Jahren ist bei mir ein schlimmes Ereignis passiert. Ja. Und zwar bin ich mit 19 Jahren aus dem mit 19 aus dem Kinderheim ausgezogen. Und nach ungefähr einem Monat, als ich eine eigene Wohnung hatte, also es war so eine WG, stand das Haus in Flammen nachts. Oh. Und ich habe im vierten Stock gewohnt und das war schon ziemlich alt, also war ein älteres Haus. Ja. Wo brannte es? Brannte es da auf dem vierten Stock bei dir oder tiefer? Das Ganze, also man hat wohl im Treppenhaus und auf dem Dachboden Papier ausgelegt oder sowas, das weiß ich nicht, das konnte man nie nachweisen. Brandstiftung? Ja, denken, also das wurde gesagt, also aber man konnte es nie nachweisen. Ja. Und ja, und dadurch, dass das Haus halt schon älter war, stand halt schon das ganze Treppenhaus in Flammen. Das wahrscheinlich, wenn es ein älteres Haus aus Holz war, das Treppenhaus? Ja. Mhm. Und ja, und da gab es auch keinen Fluchtweg mehr. Ja. Und ja, also ich, das war auch nicht das Schlimmste oder so. Eigentlich sollte auch diese Nacht von meiner WG-Mitbewohnerin, von der Schwester, die zwei Kinder bei uns schlafen. Ja. Und ja, und davon diesem Ereignis halt, also bin ich froh, dass die nicht bei uns geschlafen haben. Aber was hast du denn da gemacht? Du, ich stelle mir vor, man sitzt im vierten Stock, das Haus brennt, das Treppenhaus brennt. Hat man dich dann, hat die Feuerwehr dich mit einer Leiter runtergeholt oder was hast du gemacht? Nee, also die Feuerwehr wusste da noch nicht Bescheid. Ja. Also man hat uns wach geklingelt um halb vier nachts. Achso, du warst im Tiefschlaf. Also nicht ganz im Tiefschlaf, also ich war noch ungefähr eine Stunde vorher wach. Ja. Und also ich habe dann geschlafen und habe ich halt ein Klingeln gehört. Und dann habe ich gedacht, wer ist das? Vielleicht macht einer Klingelmännchen oder so. Und dann bin ich aufgestanden. Ja, und dann habe ich schon gesehen, dass die ganze Wohnung voller Qualm war. Ja, was hast du gemacht? Was ich da gemacht habe? Ja. Ja, was, ich bin... Panik, eine Paniksituation. Ja, also ich habe gedacht, ich habe vielleicht was angelassen, Herd angelassen oder sonstiges. Und dann habe ich halt alles von der Fensterbank runtergeschmissen. Und dann habe ich rausgesehen und dann habe ich gesehen, dass das ganze Treppenhaus in Flammen stand. Und ja, dann wollte ich halt zur Haustür gehen, aber das ging halt auch nicht mehr, weil alles schon schwarz war. Ich habe nichts mehr gesehen, also ich habe meine eigene Hand nicht mehr vor den Augen gesehen. Mach's nicht so spannend, Mensch. Wie bist du da rausgekommen? Ich bin dann später aus dem Fenster gesprungen. Du bist aus dem Fenster gesprungen? Ja. Aus dem vierten Stock? Aus dem vierten Stock. Also ich bin aus dem Vordach gesprungen. Es waren 10, 12 Meter. Ja. Und dabei habe ich mir zwei Wirbel angebrochen gehabt. Und ja, und bei diesem Zeitpunkt habe ich halt Albträume, dass die Kinder auch da drin sind und dass ich das nicht mehr schaffe, die Kinder rausholen. Aber da war niemand sonst? Nee, Gott sei Dank. Aber da war doch irgendjemand in der Wohnung oder deine Mitbewohnerin oder was? Die hat Gott sei Dank auch woanders geschlafen. Also du warst in dem Moment ganz alleine in der Wohnung? Ich war in diesem Moment ganz alleine. Und bist aus dem, ich muss das nochmal festhalten, das ist ja doch sensationell oder spektakulär, aus dem vierten Stock rauszuspringen. Ja, das... Das bedarf ja schon, da musst du ja schon in ganz großer Todesangst gewesen sein. Das war ziemlich große Angst, ja. Wie lange warst du denn im Krankenhaus? Ich war nur eine Woche im Krankenhaus, also es war nicht so schlimm. Also hast du irre Glück gehabt, ne? Ich habe tierisch Glück gehabt. Es waren, glaube ich, 1 Millimeter oder 2 Millimeter. Du hättest tot sein können, du hättest schwerst verletzt sein können, du hättest jetzt behindert sein können, oder? Genau. Aber ich kann wieder normal laufen, also... Ja? Also das ist doch Gott sei Dank, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ja? Nur, dass, also die Nachfolge ist halt nur der Albtraum, also. Und ich war auch beim Psychologen. Ja? Und das hat auch nichts gebracht, also ich habe heute immer noch diese ganzen Albträume. Ja, und da habe ich auch mit meiner Krankenkasse gesprochen und so, und die suchen für mich jetzt auch einen besseren Psychologen und ach so weiter. Aber das ist doch schon mal gut, da ist was eingefädelt. Ja. Und man ist dabei, dir zu helfen. Ja. Weil das ist ein richtiger Schock, den du da erlebt hast, ein Albtraum. Einmal was deine eigene Person anbelangt und dann denkst du, da hätten Kinder drin sein können oder irgendjemand anders noch. Genau. Sag mal, wie ist das denn dann? Ist dein ganzes Hab und Gut, was du da hattest, ist das alles verbrannt? Alles weg, ja. Auch Papiere und so, alles weg? Alles weg, also Das heißt, du hast nur deine Unterhose oder was, deine Jeans angehabt oder? Ich hab nur eine Boxershot angehabt. Was hast denn, wie ging das denn danach dann weiter? Du bist ins Krankenhaus gekommen? Ja, also ich bin ins Krankenhaus gekommen und dann habe ich halt noch am gleichen Morgen noch halt meine Mitbewohnerin angerufen. Ja. Und habe gesagt, was passiert ist. Mhm. Ja, und die sind am nächsten Tag halt zu mir gekommen. Und ja, dann gab's halt auch vom Kinderheim gab's Spenden und dann aus meiner ganzen Region gab's Spenden für die ganzen Leute, die da auch gewohnt haben. Mhm. Und dann kam halt doch ziemlich viel Geld dabei raus und viele Anziehsachen. Und ja, und dann habe ich halt alles nachbeantragt mit Personalausweis. Ja, was alles sehr nervig ist, ne? Ja, also das Wichtigste habe ich. Gibt es denn einen persönlichen Gegenstand, den du besonders vermisst, den man eigentlich gar nicht wieder so ersetzen kann? Alles. Also, ja, wie soll man sagen, also. Na, vielleicht ein bestimmtes Foto oder ein Andenken an jemanden oder was. Man hat ja so viele Sachen, die einem irgendwie wertvoll sind. Also in dem Sinne jetzt nicht, also da fällt mir jetzt nichts ein. Also alle Leute, die mich sowas gefragt haben oder so, da habe ich einfach gesagt, also das ist alles gewesen, also weil das war meine Existenz, also. Und ja, und ich habe dann von null angefangen. Also ich musste auch meine Ausbildung abbrechen. Ja. Und ja. Und jetzt im Moment hast du die wieder angefangen, die Ausbildung, oder hängst du so in der Luft? Nee, ich hätte sie anfangen können, die Ausbildung, wieder im Sommer, letztes Jahr. Ja. Aber ich war halt 8 Monate krankgeschrieben. Ja. Ich durfte ja nichts Schwieriges heben oder so. Ja. Und jetzt ist meine Chance verpasst. Ich hätte wieder ins zweite Layer reingehen können. Die Chance ist verpasst. Ja, und ja, weil ich ja nichts Schwieriges heben konnte. Was war das für eine Ausbildung? Das war Ausbildung zum Gas-Wasser-Installateur. Ah ja, da muss man natürlich kräftig heben. Genau. Du bist ja nun erst 20, was sind deine Pläne? Also meine Pläne sind also wie gesagt, also meine halbe Existenz steht wieder. Mhm. Und mein großer Traum ist halt jetzt wieder so in diesen Beruf einsteigen zu können. Ja, das kannst du auch vergessen, weil du nicht heben kannst. Ja, das stimmt. Also das ist halt mein großer Traum. Und also was jetzt ich jetzt machen würde, ist... Ist das denn irreparabel? Das heißt, musst du immer aufpassen mit dem Heben? Ja, also zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen habe ich mich auch wieder überhoben und dann... Ja Mensch, Heinrich oder Dirk, da musst du dir doch einen anderen Beruf aussuchen. Da kannst du dich doch nicht darauf konzentrieren, was du da gemacht hast. Das geht doch nicht dann. Ja, also den Beruf mache ich jetzt nicht mehr. Also ich bin jetzt seit Arbeit... Ja, ja, aber du hast ja gerade gesagt, dein Traum ist da wieder einzusteigen. Ja, genau, also, aber was ich jetzt beruflich machen würde oder so, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht oder so. Und, ja, also. Also eine üble Sache und das Psychische hängt ja eben auch noch nach. Ja, also, wie gesagt, also das Einzige, das Schlimme ist ja, dass ich diesen Traum habe jede Nacht, weil ich das nicht schaffe und... So, deshalb ist es gut, dass deine Krankenkasse oder wer immer das da getan hat, da was eingefädelt hat, dass du zu einem guten und neuen Psychologen kommst. Genau. Nur so ist das zu lösen, das Problem. Wenn du möchtest, kannst du auch noch, das kann ja nicht schaden, auch noch ein paar Worte mit meinem Psychologen jetzt reden. Ja, das wäre nett. Ja, das ist der Peter heute Nacht. Ich wünsche dir, dass du da gut aus den Socken kommst mit in der Psychotherapie und vor allen Dingen, dass du dann auch irgendeine Entscheidung triffst für einen neuen Ausbildungsberuf und dass das dann auch wieder in die Wege geleitet wird. Okay. Ne, Dirk? Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Wir rufen gleich zurück, ne? Du legst auf. Okay, mach ich. Jo, tschüss. Ciao. Oliver, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Jürgen. Hallo, Oliver. Hallo. Ja, also ich möchte noch mal was zu der Steffi sagen. Also da stehen wir eine sehr bequeme Haltung zu sein von ihr. Also das finde ich nicht okay. Wenn sie ihn nicht verletzen will, dann soll sie so einen Mist nicht machen. Die erste Anruferin. Ja, genau. Die seit 3 Monaten fremd geht, in einer 4-jährigen Beziehung hängt. Ja. Ne? Ja, bei mir ist es ja ähnlich, kann ich bald sagen. Also nicht, dass ich fremd gehe, sondern also ich bin mit meiner Traumfrau zusammen. Ja, ich kenne die schon ewig und wir sind jetzt seit ein, dreiviertel Jahren sind wir zusammen. Mhm. Jetzt muss ich zu meiner Situation sagen, ich bin noch Student. Ja. Also ich bin jetzt mit meiner Diplomarbeit, ich habe wenig Zeit, ich muss nebenher jobben. Was studierst du? Informatik. Ja. Ich habe also wenig Geld auch. Ja. Das ist eben auch ein Problem. Mhm. Sie geht also ganz normal arbeiten. Sie verdient also genug Geld. Sie ist Informatikerin, also hat genug Kohle. Mhm. Ja, und dann ist immer Folgendes. Jetzt im Moment ist es so gewesen, jetzt war sie wieder, sagte zu mir, ja, ich möchte gerne wegfahren. Ich sage, ja, so, ja, tut mir leid, ich kann jetzt nicht, ich habe keine Zeit und kein Geld, ich kann nicht. Ja, und dann sagt sie, ja gut, dann fahre ich eben mit jemand anders. Wenn es jetzt jemand anders wäre, irgendjemand anders, dann könnte ich das noch irgendwie gut aushalten. Mhm. Aber es ist eben, mit ihrem Ex-Freund fährt sie raus, ja. Wie das war mal mein bester Freund. Wohin will sie? In Urlaub, richtig, oder? Ja, sie ist jetzt eine Woche zum Oktoberfest. Ach so, eine Woche mit dem Ex-Freund zum Oktoberfest. Ja, vor 4 Wochen war sie 3 Tage an der Nordsee und sowas. Auch mit ihm? Ja, auch mit ihm, ja klar. Jetzt kann ich nochmal eine Story erzählen. Vor ein paar Monaten war sie in Amsterdam mit ihm. Ja. Und da ging es eben darum, dass er mit einem Freund und dessen Freundin eben dahin fahren wollte und wollte dann eben sie gerne mitnehmen. Mhm. Ich sollte auch mit dürfen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich würde ganz gern mitfahren. Und dann sagte sie zu mir, ja, aber der mitfährt, der weiß nicht, ob er mit dir zurechtkommt und dann darfst du eben nicht mitfahren. Und da habe ich gesagt, ja, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich sage, wenn mir eben jemand sagen würde, wir möchten gern mit dir wegfahren, aber deine Freundin darf es nicht mitbringen, würde ich sagen, Jungs, Mädels, fahren alleine. Mhm. Ich finde das völlig unfair von ihr. Mhm. Also ich mache hier, also ich habe jetzt, ich habe eine eigene Wohnung. Sie wohnt auch bei ihren Eltern. Mhm. Das heißt, sie wohnt die Zeit über eigentlich bei mir. Ich zahle die Bude alleine. Das heißt, ich habe immer so, gegen Ende des Monats habe ich gar nichts mehr an Kohle. Mhm. Ich bringe sie immer jeden Morgen schön zum Zug, dass sie zur Arbeit fahren kann und hole sie abends wieder ab und mache Essen und mache ihre Wäsche und alles. Ich mache also das Hausmütterchen. Du machst die Wäsche auch noch von ihr? Ja, klar. Mhm. Weil sie zum Beispiel abends kommt nach Hause, geht duschen und sagt, schmeißt alle ihre Wäsche alles auf einen Haufen. Ich habe extra ein paar Wäschetonnen gekauft und da überall draufgeschrieben, was da reinkommt. Ja. Ja, also weil ich kann dieses Chaos nicht haben. Mhm. Und sie sagt, ja, ich bin aber abends immer so fertig und ich kann mich da, ich kann dann nicht mehr so. Und dann lege ich das eben dahin und dann kannst du das doch mal eben wegtun. Aha. Ja. Und das geht ja schon eine ganze Weile so. Ja, das geht schon. Und die junge Dame packt nie mal mit an, auch am Wochenende nicht. Nö, also dass sie vielleicht mal einen Kuchen backt oder sowas, das schon. Ja. Macht sie denn mal sauber in der Wohnung? Die Spülmaschine einräumen. Was? Die Spülmaschine räumt mal ein, ja, also seit wir eine haben, macht sie das auch. Aber ich finde das eben so unfair, dass er einfach sagt, ich muss jetzt weg und ob du jetzt kannst oder nicht, dann fahre ich eben allein. Mhm. Und das verletzt mich schon. Ja, allerdings, Oliver, mit Verlaub, du bist aber auch ein arger Waschlappen. Ja, dass du das mit dir machen. Sehr gern. Ich mein, ja, hör mal. Also einmal das, was du da erzählst in der Wohnung, ist schon, finde ich, schon ziemlich krass. Ja. Aber das mit dem Wegfahren ist der Hammer. Mhm. Und die Geschichte, die du erzählt gerade hast, der eine sagt, er könnte nicht mit dir und dann sagt sie zu dir, dann kommst du eben nicht mit. Das ist der Oberhammer. Ja. Dann hätte sie sofort sagen müssen, wie du gerade auch richtig gesagt hast, nee, pass mal auf, wenn dir mein Freund nicht recht ist, dann komme ich auch nicht mit. Ja. Aber allein auch mit dem Ex-Freund immer zu auf Tour zu gehen. Ja. Im Wissen, dass du das nicht möchtest, dass dir das wehtut, finde ich auch völlig egoistisch und egozentrisch von ihr. Das habe ich ja auch, aber das sieht sie nicht. Also sagt sie, das ist einfach nur ein Freund und ich würde mir die Gedanken ja selber machen, sollte ich mir die Gedanken eben nicht machen. Ja, ist auch eine sehr bequeme Haltung, aber eine sehr egoistische Haltung. Ja. Weil das heißt, sie kümmert sich einen Scheißdreck darum, was mit dir los ist. Du sitzt da mit wenig Kohle und ackerst in deiner Diplomarbeit. Ja. Und die junge Dame macht es sich eine. Nett in Bayern auf dem Oktoberfest. Ja, mal abgesehen davon sitze ich dann hier und im Prinzip warte ich nur, dass ich irgendwas von ihr höre. Furchtbar. Weil ich bin, muss jetzt vorstellen, ich habe eben wenig Geld, das heißt, ich mache jetzt im Moment ziemlich viel Überstunden, damit ich wenigstens meine Bude hier halten kann. Dann bleibt meine Diplomarbeit liegen, das heißt, ich bin gefrustet, dann kriege ich die Überstunden nicht mal richtig bezahlt. Das habe ich erst heute regeln können, dass ich da wenigstens mal die Überstunden bezahlt bekomme. Das heißt, ich mache jetzt schon monatelang, weil ich im Projekt drin bin. Und so weiter. Ja, das macht das stürzt alles auf mich ein. Ja, ist klar. Ja. Aber du bist du selbst dran schuld. Ja. Bist du selbst dran schuld, weil du zu weich bist, zu lasch bist. Ja, aber was soll ich machen? Ich möchte sie nicht verlieren. Das ja, aber irgendwann, ja, was, ja, willst du der Hansel sein von ihr? Der Hampelmann, das bist du jetzt schon. Ja. Ja? Also, was also ist sie da was? Jetzt, hat sie mich dann letztens angerufen? Also, der Hammer war dann am Sonntag hat sie mich dann angerufen, weil Montag fuhr sie dann los. Hm. Sagte, ja, ich möchte eigentlich nur, dass du mir einen schönen Urlaub wünschst. Ich sage, Sonja, ich wünsche keinen schönen Urlaub. Ich sage, ich kann jetzt hier die Woche wieder am Rad drehen und dann soll ich den schönen Urlaub wünschen, das kannst du vergessen. Hm. Ja, und dann ruft sie jetzt irgendwie zwei Tage später dann mal an und sagt, ja, ich wollte nur wissen, wie es dir geht und ich bin völlig zusammengeklappt am Telefon. Ich kann nicht mehr. Wie wohnen die denn? Wohnen die in einem Hotelzimmer? Ja, sicher, die schlafen in einem Bett, ist ja billiger. Hör mal, Oliver. Wie gesagt schon, die schlafen übereinander, das ist noch billiger. Hör mal, Oliver. Also, ich habe auch kein Mitleid mit dir. Ich würde da wirklich den absoluten Terz machen. Und wenn es... Wenn das nützt mir nix. Ja. Also, ich meine, ich habe da schon... Das nutzt dir nichts. Also, was hast du denn jetzt? Was hast du denn jetzt? Ja. Entweder nutzt es dir wirklich nichts, dann hast du sie verloren, dann hast du es aber auch verloren. Ja. Und hast vielleicht auch, kannst dir auch wieder ein bisschen mehr selbst in die Augen gucken im Spiegel. Ja. Oder vielleicht steht dir auch darauf, dass du endlich mal ein bisschen härter wirst. Vielleicht verachtet die ja auch deine sehr weiche Haltung. Ja. Das ist oft bei so Frauen, die sich bedienen lassen und letztendlich dann ihren Partner, der so weich ist, im tiefsten Inneren verachten. Ja. Wenn du das so weitermachst, dann bist du wirklich der geborene Loser für dein Leben. Und bist immer an der Seite von irgendeiner dominanteren Frau und lässt den Mackes da mit dir machen. Ja, das kann natürlich so sein, ja. Ich würde es ihr verbieten. Ich würde sagen, dass du fährst nicht mit dem hier. Ja, Leben. Aber ich möchte, einerseits möchte ich ihr das, ich möchte sie nicht bevormunden. Ich möchte, dass das von alleine funktioniert. Ja, aber wenn das nicht von alleine funktioniert, dann musst du es eben zur Kenntnis nehmen und daraus deine Konsequenzen ziehen. Ja, ich habe ihr heute am Telefon gesagt, ich sage, das war das letzte Mal. Ich sage, nochmal mache ich das nicht mit, dann kannst du deine Klamotten gleich mitnehmen. Ja, aber sie wird gähnen und wird denken, ja, lass ihn ja, mal reden. Ja, genau, dann sagt sie, ja, mach doch. Ja, siehst du. Ja. Ja, also das kenne ich schon. Wie missachtet willst du denn noch werden, wenn sie dann sogar noch sagt, mach doch. Wo bleibt denn deine Selbstachtung, Mensch, Oliver? Die Sache ist ja, wenn es, ich bin ja in der, wenn wir zusammen sind, wir sind ja sonst die Woche über zusammen, da ist es wunderschön, ich bin glücklich damit. Ja, weil du aber auch alles machst, was sie will. Ja, natürlich. Deshalb ist es wunderschön. Mhm. In dem Moment, wo du deine Interessen auch vertrittst, wird die Dame zickig. Ja, ne? Das stimmt. So. Ja, das kann ich dir wirklich nur raten, ist aber ganz vielleicht auch gegen deine Natur zu handeln. Ja. Und eine ganz andere Schiene zu fahren, aber ganz anders. Hm. Bist du denn immer schon so jemand gewesen, eher der sich so duckt? Na sagen wir mal, ich habe vorher eine Beziehung gehabt, die ging über 13 Jahre. Und das war, gegen Ende ging es dann auch dann eben so weit, dass ich dann auch da schon Schläge eingesteckt habe. Und da habe ich dabei dann irgendwann gesagt, einmal noch und dann ist Feierabend und dann habe ich das konsequent so durchgezogen. Gut, dann warst du einmal, dann weißt du ja, wie das geht mit dem konsequenten Durchziehen. Ja. Dann mach es jetzt auch, Oliver. Hör mir auf mit Liebe und sowas. Die liebt dich nicht wirklich. Wenn die dich wirklich lieben würde, dann würde sie das nicht machen. Nee, dann würde sie dir das nicht antun. Dann wäre die rücksichtsvoller. Ja, ich habe mich mit einem Bekannten darüber unterhalten, der ist studierter Psychologe und der meinte, das klingt ihm alle sehr nach Borderline, was da abgeht, was da die durchzieht und ich bin natürlich sehr empfänglich dafür anscheinend. Ja, das ist auch völlig egal, was mit ob das eine Borderline ist oder was auch immer. Entscheidend ist, wie du dich verhältst. Und ich komme aber irgendwie davon nicht los. Das ist deine Entscheidung. Du bist ein normaler, gesunder, junger Mann und du kannst sagen, so. Inwieweit das so gesund ist, meine Haltung. Ja, gut, aber da kannst du auch noch gegen. Jetzt fängst du hier auch schon an zu jammern und machst dich klein. Mensch, entscheide was, sag was, tu was. Aha. Mehr kann ich dir nicht sagen, Oliver. Ja, ich habe also irgendwie auch schon versucht, mich da mit anderen Leuten darüber zu unterhalten. Und wenn mir einer das erzählen würde, würde ich dir immer dasselbe sagen. Ich würde auch sagen, vergiss sie, die hast du gar keine, das bringt dir nichts. Ja. Nur jetzt in meiner Situation, da stehe ich dann wieder doof da, weil ich sage. Du musst handeln und du musst Konsequenzen ziehen. Basta, Punkt. Ja, ich habe also versucht. In diesem Sinne, jetzt wollen wir gar nicht weiterreden. Der Fall ist völlig klar, Oliver. Dürfte ich vielleicht doch noch mal mit Psychologen reden? Ja, wenn du möchtest, ja. Dann legst du auf und der Peter ruft dich an. Das würde ich gerne. Okay? Ja. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Julia, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo? Hallo Julia. Grüß dich. Ja. Okay. Noch auf. Ja. Nicht müde. Nö, ich habe jetzt noch sturmfrei ein paar Tage. Hey, und wann musst du morgen früh raus? Hab noch bis 1. Oktober frei. Nicht schlecht. Ja. Aber über was unterhalten wir uns? Oder wolltest du dich unterhalten mit mir? Und zwar folgendes. Ich wurde jetzt ziemlich oft verletzt von den Männern. Und es kam halt jetzt so weit, dass ich halt mich irgendwie nicht mehr so für die interessiere und jetzt mehr nach Mädels geschaut habe. Was hast du denn verletzt? Wirklich verletzt oder enttäuscht? Ja, ich bin jetzt 17 und habe eigentlich noch gar keine richtige Beziehung auf die Reihe gekriegt, weil ich immer irgendwie... Was nicht schlimm ist. Ja. Ich hatte mit 17 auch keine Beziehung. Aber ich habe so viele Bekannte und Freundinnen, die haben jetzt schon 2 Jahre Freunde und so. Und ist... üblich, ist mir klar, aber es ist auch nicht normal, wenn man das noch nicht hatte mit 17. Aber du hast schlechte Erfahrungen mit Jungs gemacht. Ja, ich wurde halt ziemlich oft verletzt und... Was heißt denn verletzt? Ja, ich erhoffe mir halt immer schnell, ich hätte den Richtigen gefunden, wenn ich jemanden kennenlerne. Mhm. Und dann, weißt du, dann denke ich, ich bin wieder total happy, dann bin ich mit denen zusammen und... Dann kommt wieder irgendwas, was weiß ich, da ist irgendeine Ex von denen und keine Ahnung, immer irgendwas kam da, wo die mir wehgetan haben. Und jeder hat immer dasselbe versprochen, ja, ich tue dir nicht weh, ich weiß, dass die Letzten auch wehgetan haben. Und immer dasselbe gelabert. Und das geht mir so auf den Sack, dass ich dann halt jetzt mich nach Mädels umgeschaut habe und jetzt kommt eigentlich das Hauptthema. Mhm. Ich habe jetzt auch ein Mädel kennengelernt übers Internet, habe mich mit der getroffen. Ja. Die hat genauso wie ich noch keine Erfahrungen gemacht. Ja. Und wir wollen jetzt am Freitag auch wieder sehen. Da lief jetzt auch noch nichts. Also nein, keine Erfahrungen mit Mädchen gemacht oder generell? Ja, die hatte jetzt eine 3-jährige Beziehung mit einem Mann. Ja. Und der hat erst vor einem Monat Schluss gemacht. Mhm. Und ja, die hat halt jetzt auch die Schnauze voll. So, jetzt hat der Frust über die Männer dich zu den Mädels getrieben. Ja, genau. Ja, kann man mal ausprobieren. Letztendlich kann dir das natürlich mit einem Mädchen auch passieren, dass die dich linkt oder dass das nicht so toll läuft. Ja, aber ich habe jetzt das Gefühl irgendwie, dass ich mich da jetzt so besser fühle. Ich weiß auch nicht. Aber ich bin mir auch nicht genau sicher. Hast du denn mit diesen Jungs, gab es da schon sexuelle Kontakte? Ja. Ja. Hat dir das Spaß gemacht? Ja, schon. Das schon. Also ich glaube, ich wäre dann mehr so bi, also. Ja, hast du also denn... Also lesbisch werde ich, glaube ich, nicht. In Gedanken mal vorgestellt, wie das ist, wo mit einem Mädel, was... Ja, ich habe das schon des Öfteren geträumt und ich muss jetzt auch an das Mädel, mit dem ich mich getroffen habe, die Katrin. Ja. An die muss ich jetzt auch ziemlich oft denken. Und das funktioniert dann auch, wenn du so daran denkst, das macht dich irgendwie auch an, ein bisschen. Ja, und sie meinte auch, dass sie auch Interesse hätte und so und ich weiß halt bei ihr jetzt auch nicht, ob der Ex nochmal Probleme bereiten könnte oder so. Aber im Prinzip ist da alles im grünen Bereich, Julia. Du versuchst da jetzt was Neues mal, ja, ist okay, versuch's. Ja, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie Angst vor. Warum? Sag. Ja, jetzt ich sehe sie jetzt am Freitag. Ja. Und sie muss ja dann auch fahren und so. Ja. Und ich hätte halt gedacht, dass wenn da irgendwie was läuft oder so, dann erstmal, wenn man irgendwie angeheitert ist oder so, weil wir beide sowieso voll Angst haben irgendwie. Ja. Wäre dann nicht mehr so die Möglichkeit. Es muss ja auch nicht gleich... dann jetzt was laufen, oder? Man kann sich da doch auch ein bisschen Zeit lassen. Ja. Ihr könnt euch ja erstmal ein bisschen wirklich intensiver beschnuppern und ein paar Mal treffen und es muss nicht gleich die große, knallharte Nummer abgehen. Nee, ja, aber ich glaube, ich kann mich da so nicht trauen, irgendwie die zu küssen oder so. Das ist einfach was ganz Neues. Ja. Ich hatte schon voll die Träume von und alles, hey, ich kann da nichts anderes mehr denken, weil das einfach was ganz Neuartiges für mich ist. Ja, aber das finde ich erstmal gut. Erstmal ist es gut. Du bist in einer eigentlich guten Stimmung, wenn auch ein bisschen aufgeregt und nervös, aber eigentlich bist du in einer ganz guten Stimmung. Voller Erwartungen so, ne, sozusagen. So, und jetzt lass doch alles mal auf dich zukommen. Was kann denn passieren? Es kann passieren, nehmen wir mal den schlimmsten Fall, dass dir das nicht gefällt und dass du das nicht magst. Na gut, dann ist es eine Erfahrung, dann weißt du das halt. Ja. Ne? Was kann denn schief gehen? Ja, und jetzt ist wieder das Geile, dass sich jetzt wieder die ganzen Kerle melden, jetzt wo ich anfange, mich für Frauen zu interessieren. Haben die das schon mitgekriegt? Nee. Doch, ich habe das schon erzählt vielen. Also. Ah ja, siehst du, das ist interessant. Das Gute ist ja, dass die Katrin halt auch mit einem Ex von mir zusammen war. Aha. einem gemeinsamen Ex, und mit dem habe ich mich jetzt auch schon mal unterhalten und so, und der findet es halt voll cool und so und hat mir schon irgendwie Tipps gegeben und so. Und so. Also, du siehst, es ist einiges in Bewegung. Jetzt würde ich aber an der Stelle erstmal die Finger von den Jungs lassen, ne, um mal die eine Sache auszuprobieren. Ja. Vielleicht ergibt sich ja wirklich eine gute Beziehung, vielleicht sogar eine Liebesbeziehung zwischen dir und Katrin, könnte ja sein. Und lass es langsam angehen. Setzt euch da nicht so unter Druck. Mach ein bisschen immer, wie du gerade möchtest, und dann wird sich das schon zeigen. Okay. Keine Sorge und freu dich, dass da jemand ist und dass du was Neues da erfahren kannst. Ist doch cool. Ja. Ne? So, in diesem Sinne. Und dann wünsche ich ein gutes Treffen, wenn ihr euch jetzt seht. Ja, danke schön. Tschüss, Julia. Gute Nacht noch. Jo, tschüss. Tschüss. Nadine, 19 Jahre, guten Morgen. Ja, hi. Ich wollte mit dir über das Thema Anime reden. Anime? Ja, es ist so Pokémon. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Also ich denke, Pokémon kennt ja jeder. Ja. Und es geht halt weiter über Sailor Moon und Dragon Ball Z. Und das ist ja jetzt sehr extrem nach Deutschland gekommen. Ich verstehe alles, ja. Ja. Ja. Also ich weiß ja nicht, ob du das schon mitbekommen hast, weil ich denke, die Erwachsenen kriegen es nicht so mit. Ja. Ja. Aber halt jetzt, ich weiß nicht, verschiedene Fernsehsender, jetzt auch Musiksender, strahlen halt sehr viele Animes aus. Und ich wollte dich mal fragen, ob du da schon was mitbekommen hast und wie du das so findest. Nee, kann ich gar nicht zu sagen. Erklär uns gar nicht. Nee, erklär uns, uns Deppen doch mal genau, was das ist. Ja, also es gibt ja diese normalen Zeichentrickfilme, die kommen ja meistens aus den USA. Ja. Chipmunks oder, ach, was gibt's da alles? Keine Ahnung, ich guck das ja nicht. Ja. Und es gibt halt qualitativ bessere oder schlechtere. Genau. Also die bessere, meinst du jetzt? Diese japanischen Filme sind einfach besser. Ah, ja. Von der Qualität her. Und das Denken wird bei den Kindern auch mehr angeregt. Ich weiß nicht, bei den Chipmunks, die singen dann halt rum. Und bei diesen Animes, dann geht das halt so weit, dass die Kinder wirklich nachdenken müssen, dass da Themen angeschnitten werden, die meisten Kinder ja haben, wenn sie aufwachsen. Mhm. Dass halt mit der Liebe sich konfrontiert sehen und sowas. Und das wird dann da halt angesprochen, damit die da besser mit klarkommen. Und wo sehe ich das? Ja, ich weiß nicht. Also das ist ja zum Beispiel bei, man kann Sailor Moon nehmen, dass man halt als Mädchen sich halt nicht traut, den Jungen anzusprechen, den man mag. Und dann. Nee, ich meine, wo sehe ich diese... Ach, wo man diese Anime sieht. Ja. Ja, das ist, also der Hauptsender ist RTL 2. Ja. Die strahlen im Augenblick am meisten raus. Mein Lieblingssender? Meine auch. Und ja, jetzt auch MTV, ProSieben hat jetzt angefangen. Hör mal, ist das RTL. Nicht der, ist das nicht, ich will ich, keine Vorurteile schüren, aber ist das nicht der geballte Schrott? Wenn es, nein, also ich finde überhaupt nicht. Mhm. Also wenn man sich Animaniacs oder ich weiß nicht, diese Cartoons ansehen kann, dann kann man sich das auf jeden Fall angucken und das ist auf jeden Fall was anderes. Das heißt, du bist ein Fan von solchen Sachen? Ja, schon seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren schon? Ja. Ja. Mhm. Nee, also jetzt, wo du so sagst, ich bin nun ein arger Fernsehgucker, muss ich gestehen. Wenn ich da hinzappe, bin ich auch sofort wieder weg bei solchen Sachen. Das interessiert mich nicht. Ich weiß ja nicht, was du guckst. Also es gibt ja diesen Anime extrem für Kinder, das ist dann halt Pokémon. Mhm. Vielleicht zieht auch noch ein bisschen Sailor Moon dazu. Mhm. Aber es gibt natürlich jetzt auch diese, die auf MTV jetzt zum Beispiel laufen, die wirklich auch schon ans ältere Publikum gehen. Also ich chatte sehr viel im Internet, dadurch, dass ich auch eine eigene Homepage habe und unterhalte mich halt mit so Otakus, so nennt sich das. Das sind halt diese japanischen Fans. Mhm. Und ich habe auch manchmal Leute dabei, die sind 20, 22, 30. Also es ist nicht so, dass das nur jugendliche Kinder anschauen. Ja. Also kommt halt immer drauf an. 30 ist natürlich schon ein heftiges Alter für sowas. Ach, ne? Doch, habe ich schon sehr oft gesehen. Es gibt ja auch schon Animes, die erst ab 16 oder ab 18... freigegeben sind. Was findest du da so gut eigentlich daran? Ja, also ich weiß nicht. Ich habe angefangen halt mit Sailor Moon. Es hat mich sehr beeindruckt, wie das gezeichnet ist. Und das ist halt nicht dieses, was halt diese Chipmunks oder so rüberbringen. Mhm. Sondern es ist halt, ich muss nachdenken, es ist schön gezeichnet. Also ich finde es besser als die normalen Trickfilme. Ich bin da wirklich so ein schlechter Geschlechtspartner. Das ist jetzt sehr lustig. Ich bin ein schlechter Geschlechtspartner, ein schlechter Gesprächspartner für dieses Thema, wollte ich sagen. Weil ich generell auch Zeichentrickfilme, mit Ausnahme der Simpsons, nicht besonders mag, nie gemocht habe. Früher ja, auch nicht. Die Simpsons sind ja auch. Die mag ich. Die gucke ich auch ab und zu, ja. Ja, das ist so die Ausnahme, wo ich noch sage, okay, kann man ein bisschen lachen. Ja. Nein, also es kommt auch darauf an, wie man da reinrutscht und was man sich da anschaut. Ist klar. Wenn man das nur als Kinderfilme kennt, dann kann man da auch nicht sagen, dass man es schön findet. Aber wenn man dann wirklich diese Filme für Erwachsene anguckt, dann... Ja. Also mein bestes Beispiel ist immer Neon Genesis Evangelion. Das ist wirklich... Also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott. Weil da habe ich ewig gebraucht, um überhaupt zu verstehen, worum es da geht. Und das, ist ein, das hat einen riesen Anspruch. Und es ist schon toll, die Filme zu sehen und zu merken, boah, ich muss mal nachdenken, was man ja bei Trickfilmen selten muss. Also, bei MTV, sagst du, laufen die jetzt auch? Ja, für also die, MTV Viva hat jetzt auch angefangen. MTV für uns alte Leute. Ne? Das heißt, da will ich mal ein bisschen gezielter hingucken, und um mir da auch mal vielleicht dann noch mal eine neuere, aktuellere Meinung zu bilden. Ja, nicht unbedingt RTL 2, vielleicht mal so... Ich glaube, Premiere zeigt auch, also muss man halt mal die richtigen angucken. Ja, gut, das will ich mal machen. Und vielleicht können wir zu einem späteren Zeitpunkt ja nochmal reden, wenn ich ein bisschen informierter bin. Kein Problem. Nadine. Dann bedanke ich mich. Ja, ich bedanke mich auch für deinen Anruf. Alles Liebe. Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer. Hier ist Radio 1 live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian live. Hier zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Aus unserem Studio in Köln. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, dann ruft an 0800 220 50 50. Mit wem es jetzt weitergeht, sagt mir sicher meine nette Regie. Mit Kim, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Kim, um was geht's? Ja, ich habe ein kleines Problem. Ich habe einen Freund, der sitzt in Gefängnis. Ich habe nicht verstanden. Nochmal, du hast einen Freund? Ich habe einen Freund, der sitzt im Gefängnis. Ach, der sitzt im Gefängnis. Ja, wir sind jetzt schon ein Jahr und fast 3 Monate zusammen. Also und wie lange, wie lange sitzt er im Gefängnis schon? Seit November. Ja, warum? Ja, wegen Autoklauen und einem Führerschein. Und ja, meine Eltern machen mir auch total, meine Mutter macht mir total die Hölle heiß. Ich soll mich trennen von ihnen und sie versteht mich gar nicht. Ich liebe den Typen über alles. Er hat mir in so vielen Sachen geholfen, eben mit Drogen. Ich hatte viel mit Drogen zu tun. Ja, hat er dich rausgeholt? Ja. Hast du denn damals mitbekommen, als er die krummen Sachen gedreht hat? Ich habe schon ein bisschen mitbekommen. Ich habe ihn auch immer gesagt, hör auf damit. Und ich war auch immer am Weinen und so, weil ich wollte nicht, dass er sowas macht, weil ich andauernd Angst um ihn hatte. Ach, klar. So. Wie lange wird er im Knast sitzen müssen? Jetzt noch zwei Jahre. Ach, 2 Jahre. Ja. War es aber schon heftig, was er gemacht hat, ne? Ja, und er bereut es ja jetzt auch und sagt, oh, hätte ich doch auf dich gehört. Wie ist euer Kontakt? Kannst du ihn besuchen? Ich fahre so oft wie möglich runter. Also morgen fahre ich auch wieder runter. Ja. Also Freitag. Ist das weit von dir? Ja, das ist in Neumünster. Das ist Richtung Kiel. Wie viele Kilometer von dir entfernt? Mit der Bahn sind es 1 Stunde entfernt. Ah, ja. Und wie geht das dann da, wenn du ihn besuchst? Kannst du mit ihm alleine sein? Oder seid ihr in so einem Besucherraum? Besucherraum und da sind mehrere. Ja, und eben der Sex bleibt eben aus. Und das ist wirklich, das tut damals weh. Also ich denke manchmal, womit habe ich das eigentlich verdient? Weil ich habe keinem was Böses getan. Ja, und du musst es mitleiden. Und ich leide dermaßen darunter und es tut mir so weh. Aber er ist jetzt gereuig, sagst du. Ja, er bereut es ja auch. Ja, und er sagt, er wird das nie wieder machen? Er hat zu mir gesagt, er wird auf keinen Fall mehr sowas machen. Wie alt ist er? Er ist jetzt 21. Ja, hat er was gelernt? Ja, er ist zur Schule gegangen, da auch. Aber keine Ausbildung abgeschlossen? Nein, gar nichts. Aber er arbeitet da ja jetzt auch. Im Knast? Er arbeitet da. Kann er denn da eine Ausbildung machen, weißt du das? Ja. Hallo? Die macht er jetzt auch. Die macht er auch? Ja. Das ist auch schon mal gut. Also was lässt er sich ausbilden? Also er möchte gerne im Kfz-Bereich, aber das haben die nicht. Aber er wird da, wenn die Beamten da gut mitspielen, wird er da... Wenn sie da also so ein Zettel machen, dass er da wirklich noch einen Kfz-Bereich machen darf. Ach so, ja. Also kann man irgendwas tricksen oder drehen oder irgendwas geht dann. Du liebst ihn noch? Hallo? Hallo, Kim? Die Leitung ist ganz schlecht. Hallo Kim? Hallo, hallo, hallo? Jetzt ist die Leitung weggebrochen. Oder ist sie noch da? Hallo? Hallo? Also ich höre dich noch. Ja, ich höre dich leider jetzt gerade erst wieder. Versuchen wir es mal, vielleicht klappt es nochmal. Ich hatte gefragt, ob du ihn nach wie vor noch so lieb hast wie vorher. Ja, hast also du? Die Liebe ist stärker geworden. Mhm. Also ich habe noch nie so doll einen Menschen lieb wie ihn. Mhm. Er ist alles für mich. Bedeutet für mich alles. Also er ist für mich wichtiger als alles auf der anderen Welt und so. Pass mal auf, Kim. Der hat nun richtig Scheiße gebaut, ne? Die Details weiß ich nicht, aber aufgrund des Urteils kann ich es mir schon ausmalen. Ja, er war auch auf Bewährung draußen. Mhm. Achso, das heißt, vorher sind auch schon Sachen gelaufen. Ja, aber er war auf Bewährung draußen. Und jetzt hat es ihm gerade so die Augen geöffnet und hat gesagt, okay, ich muss daran was ändern. So. Ich will meine Freundin nicht nochmal alleine lassen. Ja, weil das finde ich einen ganz wichtigen Satz, wenn du ihm das wirklich glaubst. Und ich glaube ihn ja auch. So, und du sagst, dass du ihn wirklich so lieb hast über alles. Ich habe ihn sehr lieb. So, dann finde ich, dass du auch bei ihm bleiben solltest. Und also, ihr dann gemeinsam, dann kriegt man auch 2 Jahre jetzt noch rum, die vor ihm liegen. Da musst du halt auf den Sex verzichten und machst es dir. Ich sag mal, Sex ist doch echt nicht wichtig. Nee, das ist wirklich nicht so wichtig. So, was meinst du, wie wichtig das aber für ihn ist, dass da jemand draußen ist, der ihn lieb hat und sehr wichtig und der auf ihn wartet. Ich glaube, dass ihn das vielleicht noch mehr bestätigt oder auch mehr bestärkt, ein ordentliches und gutes Leben anzufangen und danach einen Neustart zu schaffen, wenn er rauskommt. Ich würde zu dir wirklich sagen. Also ich will ja auch auf ihn warten. Ich kann eben schlecht mit meiner Mom darüber reden, weil sie versteht mich nicht. Mhm. Ich sag mal, sie hatten einen Mann an ihrer Seite. Sie weiß nicht, wie es ist, wenn man allein ist und man kann mit keinem reden. Mhm. Und das tut eben weh. Ich kann zum Beispiel nur mit meinem Freund reden. Mit wem kannst du reden? Mit deinem Freund? Mhm. Nur mit ihm kann ich darüber reden, wie... Ich finde zwei Sachen ganz wichtig. Einmal, dass er es bereut und einmal, dass ihr euch so lieb habt. Und das ist eine gute Basis für eine gute Zukunft, finde ich. Ja. Obwohl du natürlich, du Armes, mit drunter leiden musst, was er da für Mist gebaut hat. Ne? Ja. Und ich hoffe, dass er da viel, viel, viel wieder gut machen wird, wenn er rauskommt und dir zur Seite steht und eben vor allen Dingen auch sich richtig auf den Hosenboden setzt, dass er sein Leben in den Griff kriegt. Da musst du ihn jetzt auch noch mehr hindrücken, ne? Dass er das auch wirklich ernst dann meint. Und wenn er dann raus ist in 2 Jahren, dass auf keinen Fall irgendetwas wieder passiert, dass er wieder rückfällig wird. Ja, das habe ich auch schon zu ihm gesagt. Ich so, ey, wenn du rauskommst, nicht wieder rückfällig werden. Man meinte also, Kim, hast du davor Angst? Ich sage, natürlich habe ich davor Angst. Mhm. Was machst du denn eigentlich? Hast du einen Job? Ich fange am 1. eine neue Schule an. Ja. Also nächsten Mittwoch. Ja. Und ich freue mich schon sehr darauf. Da unterstützt er mich ja auch wieder. Was ist das für eine Schule, die du anfängst? Küche mit Kochen, Ziel, Fischerei. Also besser kann es jetzt eigentlich gar nicht laufen. Ja. Mit dem Ziel, was wirst du dann irgendwann mal arbeiten können oder sein? Also ich will ja unbedingt in den Verkauf rein. Ja. Und da habe ich auch gute Chancen. Ja. Weil meine Meisterin schon zu mir gesagt hat, wenn ich jetzt Gas gebe, dass mich dann Karstadt unter Vertrag nimmt, dass ich dann meine Ausbildung machen kann. Also, wow, schön und so. Dann hoffe ich, dass du Gas geben wirst. Da werde ich auch. Mein Freund steht ja zu mir. Also Kim, halte zu deinem Freund, das finde ich eine sehr richtige und gute Sache. Das hilft ihm und letztendlich ist es für euch auch gut, wenn ihr euch so lieb habt, dann muss man auch schon mal so Durststrecken durchstehen, wenn man sich lieb hat, dann das geht dann halt auch. Und wenn auch deine Mama da sagt, trenn dich, da hat sie halt nicht richtig Ahnung. Darauf höre ich eigentlich gar nicht mehr. Dann grüß beim nächsten Besuch deinen Freund von mir. Ja. Und sag ihm... ist scheiße, was er gemacht hat, aber jeder von uns hat Fehler gemacht und wichtig ist immer, dass man es bereut und dass man es wieder gut zu machen versucht. Und mit der Haltung wird er dann auch, wird das was werden bei ihm. Okay? Okay. Liebe Kim, alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Uwe, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Abend, Domian. Ja, Uwe, um was geht's? Ja, es geht um das alte Leid, Liebe. Um Liebe geht's? Ja, Liebe und Stress. Liebe und Stress, oh jei. Ja. Jei, jei, jei. Den erzähl mal. Sicher, selber. Ja, um was geht's denn genau und konkret? Ja, ich bin damals von Essen nach Unna hochgezogen für eine Frau. Mhm. War zu der Zeit 18 Jahre verheiratet, meine Ehe ist auseinandergegangen durch meine Fernfahrerei. Ja. Den Job habe ich am Nagel gegangen für diese neue Frau. Von Essen nach Unna, das ist nicht so irre weit, ne? Naja, knapp 70 Kilometer. 70 Kilometer, ja. Mhm. Und ja, wir sind zusammengekommen. Ich habe gedacht, das ist wirklich die große Liebe, die ich gefunden habe. Mhm. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, dass mich immer wieder nur benutzt. Und das seit 7 Jahren. Jetzt, die ist immer wieder gekommen und dann wieder abgehauen. Dann hat sie zwischenzeitlich geheiratet, 1 Jahr, 3 Monate. Ja. Hat aber nie das Verhältnis mit mir abgebrochen. Hat mir immer das Gefühl gegeben. Und Moment mal, sie hat geheiratet? Ja, sie hat geheiratet. Obwohl du extra wegen ihr dorthin gegangen bist? Ja, richtig. Und ihr eine Liebesbeziehung hattet? Ja. Hat sie geheiratet, jemand anderen? Ja, richtig. Wie, was ist denn da los? Also innerhalb von 3 Monaten hat sie diesen Mann geheiratet. Ihr hattet eine richtige Beziehung miteinander? Wir haben zusammen gewohnt. Ihr habt zusammen gewohnt? Ja. Und dann hat sie einen anderen Mann kennengelernt und hat den geheiratet? Ja. Wann hat sie den geheiratet? Vor 1 Jahr und 3 Monaten, genau. Vor 1 Jahr und 3 Monaten. Und danach gab es aber weiter, läuft eure Beziehung auch weiter? Die lief weiter, ja. Bis heute? Ja, bis jetzt, letztes Wochenende. Und der neue Mann, weiß der von dir? Der wusste hinterher von mir, ja. Hinterher. Und dann hat er sich ja auch von ihr sofort getrennt. Wer hat sich denn jetzt getrennt? Du dich von ihr oder sie sich von dir? Also ich habe mich vom Kopf her von ihr getrennt. Mhm. Vom Herzen noch nicht. Warum nicht? Weil ich diese Frau liebe. Na klasse. Die Frau, die du angeblich liebst und die du liebst, die heiratet einen anderen vor 1,5 Jahren? Ja, die hat aber jetzt schon wieder einen neuen. Aha. Und sind ja alles schöne Liebesbeweise ihrerseits zu dir. Ja, ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn sie wieder ankommt, dann wickelt die mich auch wieder um den kleinen Finger. So wie jetzt vor 14 Tagen, da kam sie, ich solle wieder helfen, eine Wohnung suchen. Ja. Was ich auch getan habe. Ich habe ihr, neben mir wohnt eine Wohnung vor, die habe ich ihr besorgt. Mhm. Letztes Wochenende habe ich ihr die Küche aufgebaut. Ja, und dann ist es jetzt vergangenes Wochenende ist sie dann doch wieder zu dem anderen hingezogen. Obwohl die Wohnung du organisiert hast, neben dir, neben deiner Wohnung? Ja, richtig. Und alles gearbeitet hast und ja, hat sie die jetzt wieder gekündigt oder was? Nein, die kann man niemals dazu den Mietvertrag zu unterschreiben. Aber du hast die Arbeit schon investiert in die Wohnung. Ja, klar. Nicht nur die Arbeit, auch meine ganze Liebe und meine Kraft. Mhm. Und sie war ja auch zwischenzeitlich mit mir wieder im Bett gelandet. Mhm. Und also, da hat sie noch gesagt, ich tue das, also ich würde das alles für uns tun. Mhm. Wie war das denn damals, als sie über kurz, von heute auf morgen gesagt hat, ich heirate einen anderen. Wie hast du denn darauf reagiert? Ich war fertig. Lief denn da mit dem anderen das parallel auch schon eine Weile? Offensichtlich ja, ne? Ja, also ich wusste es nicht. Sie hat es auch verneint, aber ich glaube schon. Nee, das muss sein. Man heiratet ja nicht sofort, wenn man sich kennenlernt. Ja. Das heißt, die müssen sie ja schon sich ziemlich lange eigentlich gekannt haben. Ja. Und ihr beiden habt zusammen gewohnt? Wir haben zusammen gewohnt, ja. Und nachdem sie das gesagt hat, ist sie ausgezogen? Ja, sie ist ausgezogen, war sie schon vorher. Sie hat ja eine kleinere Wohnung genommen. Mhm. Aber wir hatten immer noch unsere Beziehung. Sie war immer bei mir oder ich war bei ihr gewesen. Warum hast du ihr das denn vergeben, als diese Ehe dann eingefädelt wurde? Und warum hast du weitergemacht? Weil ich die Frau liebe, sagst du jetzt, ne? Ja, du nimmst mir den Wort aus dem Mund. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, Uwe. Jetzt habe ich den zweiten Waschlappen heute dran. Der Oliver vorhin auch, wenn du den mit... Ich habe das mitgetrieben. Ja. Du bist ja genauso drauf, Mensch. Ich weiß nicht, ob das was mit Waschlappen zu tun hat, wenn man einen Menschen liebt. Ja, aber irgendwann muss man auch mal einen klaren Kopf kriegen und sehen, was der Mensch mit einem macht. Ja, den klaren Kopf habe ich jetzt gekriegt. Ja, hoffentlich. Aber mein Herz hängt noch dran. Ja. Das ist das Schlimme. Ich komme nicht los von hier, ja. Innerlich. Weißt du, dieses Liebesargument, irgendwo muss ja mal eine Grenze gezogen werden. Da muss man, man muss sich ja auch immer klar machen oder fragen, was hat denn der andere für ein Gefühl für mich und was tut der mit mir? hat der Respekt vor mir, hat der Achtung vor mir, nimmt der Rücksicht auf mich und so weiter. Das ist in deinem Fall und auch in dem Fall von dem Oliver vorhin ein schreckliches Resultat, wenn man darüber nachdenkt. Die Frauen nehmen keine Rücksicht auf euch und deine Freundin auf dich auch nicht. Nein, das hat Leute auch gemerkt. Ne? Ja, aber das hättest du schon viel länger merken müssen. Ja, ich wollte es wohl nie wahrhaben. Ja, das ist das Schlimme immer. Genauso wie der Vorredner. Ne? Ich sag mal, man ist in dem Moment, ist man dumm naiv. Ne? Man lässt sich nur benutzen, ausnutzen. Ja, aber das Schlimme daran ist, dass viele Männer jetzt in dem Fall da auch keine Konsequenz rausziehen und daraus nicht lernen, aus der Einsicht. Die Frage ist jetzt, jetzt ist es passiert. Hoffentlich bleibt es auch dabei. Oder nicht, dass du nach 2, 3 Wochen wieder hinterher dackelst, wenn sie ankommt. Nein, ich bin ja nicht hinterhergelaufen. Sie ist ja zu mir jedes Mal gekommen. Ja gut, aber letztendlich hast du ja dann direkt Ja gesagt und mit dem Schwanz gewedelt und komm, ne? Ja, so wird es genau so wird wohl sein. Ja. Das ist ja, ich habe ja schon 5 Monate habe ich ja nichts von ihr gehört und nichts gesehen. Und auf einmal ist sie wieder aufgetaucht. Ja. Ja, und dann kurz über lang hat der andere Typ sie rausgeschmissen. Da habe ich sie bei mir aufgenommen, hat sie eine Woche bei mir gewohnt und in der Woche ist natürlich auch was passiert. Mhm. Ja, und dann auf einmal ist sie wieder retour. Mhm. Und dann kam sie doch wieder angeschissen und meinte, das klappt nicht, sie wird da von ihm behandelt, geht direkt und ich soll ihr helfen, eine Wohnung suchen und machen und tun und ich habe es getan. Ja, ja. Und das geht jetzt schon seit 7 Jahren so. Wann war jetzt euer letzter Kontakt genau? Unser letzter Kontakt ist anderthalb Wochen, ja. Hat sie denn nochmal angerufen in der letzten Zeit? In den letzten Tagen? Ja, gestern Abend. Und mit welchem Ton, welchem Anliegen? Ja, so, mehr bedauernswert. Mehr Mitleid wollte sie werden, weil sie ist im Krankenhaus gekommen. Ah ja. Sie ist operiert worden heute. Ja. Und sie hatte jetzt natürlich eine panische Angst, dass ich dem anderen Typen erzähle, dass doch was gelaufen ist zwischen uns in der Zeit. Wieder. Mhm. Und würdest du das tun? Nee. Was habe ich davon? Ja. Wie groß ist die Gefahr, dass er dich wieder weich klopft? Also vom Herzen her momentan ist die Gefahr noch groß. Mhm. Was kann man dagegen tun? Ja, ich stürze mich hier in Arbeit rein. Das ist das Einzige, wo ich ja noch andere Gedanken komme. Mhm. Ich war hier momentan Nachtschicht. Ja. Ich meine aber auch, was kann man praktisch tun? Praktisch könnte man tun, dass du wirklich jeglichen Kontakt, aber wirklich absolut jeglichen Kontakt unterbindest mit ihr. Die Radikalkur fährst. Ja. Kein Telefonat. Das Schlimme, Domian, ist ja auch, ich bin hier oben ganz alleine. Ich habe niemanden hier. Hm. Ich habe niemanden. Selbst meine Geschwister haben sich damals vor mir entsagt, weil die gemerkt haben, wie ich mich verändert habe. Mhm. Musst du jetzt ausbaden, Uwe. Das musst du jetzt alles ausbaden, was du da an Fehlern gemacht hast. Da hilft jetzt auch kein Wehklagen. Das ist jetzt nein, das ist kein Wehklagen. Das ist einfach nur. Naja, ich habe jetzt auch bei dir angerufen, weil ich verfolge deine Sendung schon lange. Ja. Und die gefällt mir. Und die Teamvielfalt ist auch sehr groß und breit gefächert. Weißt du, mit dir kann man ja über alles reden. Ich glaube wirklich, dass die Rettung jetzt darin besteht, dass du absolut vielleicht auch ganz wieder deine Natur radikal vorgehst. Radikal heißt, dass diese Frau überhaupt nichts mehr in deinem Leben zu suchen hat. Die darf nicht mehr auftauchen. Ich glaube, dann bestünde auch die Möglichkeit, dass du da wieder wegziehst von Unna. Ich fühle mich hier wohl, weil ich ländlich wohne. Okay, dann sollst du auch da wohnen bleiben. Na, ich fühle mich hier wohl, ich habe hier meine Arbeit. Mhm. Aber wichtig ist eben, dass du, das ist aber auch alles sehr schwer, ich weiß es, dass du irgendwie so ein bisschen einen Freundes- oder Bekanntenkreis dir aufbaust. Na, ich habe mich hier auch selbst eingemauert, ich bin nicht mehr rausgegangen, ja. Tanzen oder sonst. Schrecklich, was schrecklich. Da musst du alles wieder anfangen, Uwe. Du musst von unten wieder anfangen, ganz klein. Damit du auf andere Gedanken kommst, nicht nur durch Arbeit dich zu knallen, sondern auch mit, dass du wieder Ja, ich hatte schon mal versucht, ich habe eine Frau kennengelernt, aber ich konnte es einfach nicht. Ich konnte keine Beziehung mit dieser Frau aufbauen, weil ich immer diese Frau im Kopf hatte. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei, Uwe. Ich habe dir meine Meinung klar gesagt und hoffe wirklich, dass du den Hintern hochkriegst und dass du es schaffst. Ich würde es dir wirklich von Herzen wünschen. Ja. Wirklich. Und wünsche alles Gute und viel Glück. Ich wünsche dir auch noch viel Erfolg mit deiner Sendung, die ist einfach super. Danke, Uwe. Tschüss. Schönen Gruß an das Team. Mach ich. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Gundel Blendin. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live und dann morgen auch mit dem WDR Fernsehen wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye-bye.